Willkommen zum Ladies Talk, dem Hobby-Podcast. Willkommen zum Ladies Talk, den Podcast, in dem es um Hobbys geht. Hallo und willkommen zum Ladies Talk, einer normalen neuen Folge. Lange aus dem Urlaub zurück und dann doch keine Zeit gehabt für eine Aufnahme. Ich fange dann mal mit unserem Urlaub an vom Juli letzten Jahres. Urlaub mit dem Tesla. Am 24.07.2018 Uhr sind wir um 5.50 Uhr, also ich und mein großer Sohn, in großen Wir mit meiner Mutter gestartet. Also da haben wir sie abgeholt. Dann hatten wir unseren ersten Halt um 8.33 Uhr in Bisping, da sind wir angekommen, im Snowdome, beziehungsweise das ist der Hofbrauhaus München, was ja nicht in München ist, sondern in Bisping, haben wir gefrühstückt, war allerdings so ein bisschen enttäuschend. Also wenn ich da im Hotel wäre und da das Frühstück habe, weiß ich nicht, würde ich glaube ich lieber außerhalb frühstücken gehen, hätte man glaube ich mehr von im nahegelegenen McDonald's, aber der hatte ja leider morgens so früh noch zu. Zweite Station war dann 12.15 Uhr, beziehungsweise zweite Station, oder es ist nur die zweite, die ich aufgeschrieben habe, mit Eispause in Stauffenberg. Ja. Oh, und Geocaching, da habe ich wirklich eine Dose gesucht. Aber ich glaube, das ist schon die dritte Pause gewesen. 8, 9, 10. Ja, 10 Uhr noch was war, glaube ich, die zweite Pause. Ich weiß nur nicht genau wo. Da haben wir wohl nicht wirklich viel Interessantes gemacht. Und bei der dritten Pause war es dann halt mit Eis essen und Geocaching. Also meine Mutter hat mit meinem Sohn Eis gegessen, während wir geladen haben. Und ich war an Geocache suchen. So, 15.03 Uhr waren wir dann in Erbshausen oder wie das da heißt, Erschaffen. Egal. 18.40 Uhr im Gewerbegebiet West. Das war die letzte Ladestelle vom Ziel. Die werde ich im Laufe des Urlaubs insgesamt dreimal besucht haben. Da haben wir auch einen gesehen, der hat sein Auto dann geputzt. Wo mein Sohn dann gesagt hat, willst du das nicht auch machen? Hat dabei nichts mit. Das kommt auch im Tesla in einer Sonderfolge drin vor. Also es könnte sein, dass irgendwas sich vielleicht wiederholt, aber das meiste eigentlich nicht, weil es ja jetzt um Urlaub gehen soll. 20.46 Uhr waren wir dann im Ziel 1 angekommen, bei meiner Familie, Begrüßung, freudig. Da ist auch der kleine Hund erstmal im Auto rein, zack, auf dem Schoß bei meinem Sohn. Ist mal geguckt, freudig. Habe den Neubau angeguckt, alle erstmal ordentlich begrüßt. Und erholt, weil es ist wirklich ein langer Tag, wenn man vorm Aufstehen aufsteht und losfährt. Und ich bin so eine Langtouren überhaupt nicht gewöhnt. Ja, dann war am nächsten Tag 7.05 Uhr morgens Frühstück. Lecker, frische, große Brezen mit mitgebrachten eigenen Honig. Jo, bin mit meiner Großnichte Babyziegen angucken. Sie hat dem Babymäh dazu gesagt, ich dachte, wir gehen Schäfchen angucken. War ganz überrascht, dass es Ziegen sind. Ja, da musste man auch erstmal mit dem Akzent klarkommen, ne? Und immer, wenn man eine Frage gestellt hat, gell, sagen, sonst hat sie es nicht als Frage anerkannt. Da haben wir halt schöne, gemütliche Tage gehabt. Eigentlich dachte ich, ich mache mit meinem Sohn dann irgendwie Ausflüge. Aber irgendwie waren die Tage bis Freitag hin viel zu warm. Viel zu heiß. Die hatten eine schöne Liege, große Liege für 2, 3 Personen im Garten liegen, wo ich dann mit meiner Großnichte ganz viel lag, mit den Kissen gekuschelt habe und einfach die Umgebung genossen, die Sonne genossen, ausgeruht. Mein Sohn war dann auch auf einer Liege, hat sich gesonnt, war ganz toll. Kam dann auch noch mein Bruder mit meinem Neffen dazu, seine Freundin und deren Tochter. Waren halt chillige Tage, dann wurde halt auch gegrillt noch. Waren aber vorher am 25., also am nächsten Tag, in Mühldorf am Inn Eis essen, Shopping gucken. Für meine Mama fehlte eine Strickjacke für die Hochzeit. Also wir sind eigentlich wegen der Hochzeit hingefahren in Urlaub. Ich durfte dann meine große Nichte auch im Kinderwagen chauffieren. Das darf wohl nicht jeder. Es war ganz toll. Jo. Da musste ich aufpassen, mein Handy nicht zu oft zu zücken, weil dann durfte ich Bilder zeigen. Nochmal? Nochmal? Immer wieder Fotos von den Hunden gezeigt und von meinen Neffen. Jo. In der Nähe war eine Falknerei, da habe ich dann die Falken geguckt. Zu den Eulen habe ich mich nicht hingetraut, weil das ja doch Privatgrundstück ist, auch wenn es Familie ist, aber nee. Mir reichten die Falken zu gucken schon. War schon interessant genug. Wo warst du denn wieder, Wanko? Geht da wieder stiften hier. So. Da waren auch Babyfalken in der einen Voliere zu sehen. Fand ich ganz süß. Einen Tag haben wir das Planschbecken aufgestellt oder zwei Planschbecken. Da war sogar mein großer Sohn drin. Es wäre ihm bestimmt peinlich, das zu hören. Aber Abkühlung war es wert. Ja, war halt wirklich ein heißer, heißer Sommer. Und in Bayern ist es ja noch mal heißer gefühlt als zu Hause. Da konnte denn auch mein Neffe mit meiner Großnichte planschen. Und schön auf der Gartenliege gelegen. Dann abends gegrillt, nächsten Tag wieder so 7.28 Uhr, ein bisschen später gefrühstückt, lecker. Gab immer halt Semmeln, Brezen und Rührnudeln haben wir einen Tag gehabt. Ich glaube, am Montag hatten wir die. Gab es bei dem Bäcker wohl nur montags, deswegen bei der Abfahrt habe ich keine Rührnudeln bekommen, weil der zu hatte. Waren auch einen Tag dann mit den beiden Kleinen was ist denn das? Kein Kinderwagen, sondern so einen anderen Wagen, wo die Kindergartenkinder auch gerne mitgezogen werden. Einmal im Kreis gefahren, geguckt, die Kühe angeguckt, Trecker geguckt. So, am meisten standen wir, glaube ich, bei den Kühen zu gucken. Dann fuhr ein riesiger Trecker rum, der war natürlich auch für alle interessant. Nur Trecker, Trecker, Trecker. Ja, zurück wieder, gesund, ausgeruht. Ne, ich brauchte da auch meine Schritte, deswegen immer schön viel mitgegangen, weil ich schön viel Bewegung haben wollte, auch üben für einen Lauftag. Hab da auch einen Abend eine Runde gemacht mit Laufen, für einen Lauftag üben, halt, dass ich nicht aus dem Tritt komme. Habe ich sogar teilgenommen. Weiß gar nicht, habe ich das schon erwähnt in der letzten Folge, dass ich teilgenommen habe am Lauftag. Handewitter Sommerlauf habe ich wirklich teilgenommen. Und bin nicht zusammengebrochen am Ende. Also Freitag, 27. Juli, war Treffen mit den Brautpaarleuten in einer Konditoreicafé in Weißenbeck-Dachau. Auch ganz lecker, der Kuchen. Also da war die Wahl, welchen Kuchen man nimmt, echt schwer. Ja, und da waren halt hauptsächlich die Bräutigam, die Familie kennenlernen. Da war auch meine andere Schwester mit dabei. Auch aus Leck kommend, meine Nichte, ihr Mann, eine Tante von meiner Nichte, die derenseits väterlicherseits verwandt ist. Ich bin nur halb verwandt, Halbgeschwister. Ja, da haben wir halt den Bräutigam ein bisschen kennengelernt. So, war eine doch schon ein bisschen große Familienrunde, sehr schön. Und dann war halt auch schon Abreise zur Ferienwohnung in Tandern in Hilgertshausen. Also wer es sehr ruhig und beschaulich mag und nichts drumherum, der kann ruhig dahin fahren, da ist nichts los. Da war so rundherum auch gar nichts. Also wir haben auch versucht, ich wollte meiner Nichte und ihren Mann zeigen, wie es Geocaching funktioniert, aber in der Nähe da von der Kinder... Konditorei in Weißenbeck-Dachau, der Cache war entweder zu gut versteckt oder genau da, wo die Wespen rauskamen, habe ich ihn eigentlich vermutet vom Hint her, aber da wollte ich nicht beigehen. Da wollte ich nicht suchen, nee. Konnte ich denen halt nur zeigen, wie es funktioniert, einen DNF zu suchen. Jo. Die Hochzeit war halt in einer Riesenkirche. Wir waren aber vorher halt noch in einer Ferienwohnung, uns alle hübsch machen, schön Foto machen. Ich habe gefragt, ob die ein Bild machen können von mir und meinem Sohn. Kriegt man ja nicht so oft im Anzug zu sehen. Und der ist schon halt fast einen Kopf größer wie ich. So sieht's auf dem Foto zumindest aus. Also er ist schon größer wie ich. Und vor Ort dann noch, bevor wir überhaupt bei der Kirche waren, viele Fotos gemacht, weil beim Schloss konnte man direkt parken, wo die Feier dann war. Und da war auch schöner Ausblick. Da haben auch erstmal Familienfotos gemacht von einigen. In der Kirche auch ein paar Bilder gemacht, Selfies. Andere haben auch Fotos gemacht. War auch ganz schön. Da haben Bekannte oder engagierte eine Frau Musik gemacht und schön gesungen. Ich glaube, 3 Lieder hat sie gesungen. Da musste man echt aufpassen, dass man nicht heult. Also ich fand schon ganz gut, dass es Taschentücher gab. Ich glaube, das war echt schwer, da Tränen zurückzuhalten, weil das so rührselige Musik war und so schön und Brautpaar halt auch so wunderschön aussah. Muss ich jetzt natürlich auch sagen, ist ja auch meine Nichte, aber es war wirklich wunderschön. Vom Schminken her sah sie ein bisschen älter aus, als sie ist, aber trotzdem wunderschön. Ja, und dann sind wir halt zu Fuß dann wieder hoch zur Kirche. Von der Kirche hoch zum Schloss gegangen, auch ein paar Fotos gemacht, standen wir ja alle vorm Schloss Schlange, um gratulieren zu können, weil bei der Kirche wollten sie noch nicht, die wollten es erst beim Schloss. Ich glaube auch, weil da Fotos gemacht wurden von anderen. Es war echt schwer, ein Hochzeitsbild zu bekommen, wo Braut und Bräutigam alleine drauf waren, ohne anderen. Ja, konnte man gratulieren und gucken. Es gab Plätze, wo die Namen halt drauf standen, so unsere Familie war ein Tisch, dann andere Familien und Freunde, so aufgeteilte Plätze, wer wo saß. Ja, mein Sohn saß neben mir, fand ich auch ganz toll. War sehr schön geschmückt, auch farblich, so leicht rosa, ja, pink angehauchte Blumendeko, auf den Tischkärtchen waren halt Bouquet abgebildet, auf der Speisekarte war das gleiche abgebildet, also alles passend zusammen. Es gab in der Kirche auch Schön, dass du da bist von dem Brautpaar eins, ein Fächer, den habe ich auch auf der Rückfahrt genutzt, bei einer Ladepause, ein Fächer, den man auf und zu klappen konnte. Das war ja auch ganz toll. Also den haben wir da auch tatsächlich auch benutzt bei der Feierlichkeit. Also man konnte erst draußen Kaffee trinken, denn Kuchen, den fand ich nicht so dolle. War halt nicht mein Geschmack. Aber später die Hochzeitstorte, die es zuletzt gab, die war lecker. Die war schön und lecker. Aber da hat man halt den Tag wirklich in Ruhe genossen, im Garten da, auf der Terrasse gesessen. Der DJ hat dann gesagt, was man machen soll. Denn gab's halt Fotoshooting der Familie, wo halt erst gesagt wurde, alle Gäste mit der Braut, Bräutigam, nur vom Bräutigam die Leute, nur die Familie von der Braut und einmal alle Männer mit der Braut. Ich glaube, einmal alle Frauen mit dem Bräutigam waren auch dabei. Bin ich jetzt gar nicht so sicher, weil ich nicht alle Fotos habe. War auf jeden Fall toll gemacht. Und die Geschenke fand ich auch echt toll. Da haben sich einige echt Mühe gemacht. So eine 3 Dosen in verschiedenen Größen, wie eine Torte mit einem Braut und Bräutigam drauf. Andere was mit Getränke aus Holz richtig dekoriert. Passend farblich auch, als hätten die gewusst, was für Farben es gibt. Ein Buch oder Karte passend. Es gab auch ein Gästebuch, wo man reinschreiben konnte. Da habe ich auch was gemacht. Ja. Auch niedlich, wie die anderen Kinder angezogen waren, mit den Haaren gestylt. Die Toilette fand ich auch ganz toll, weil da war eine Box mit allem drin, was man so brauchen könnte, falls irgendwas schief geht oder so. Es gab auch Gästepuschen, die hatte ich dann zwischendurch auch an, weil meine Schuhe irgendwann wehtaten. So. Aber meine Schuhe hatten gefärbt. Ich musste erstmal meine Füße putzen im Badezimmer. Oh, peinlich. Ja, naja, macht nichts. Waren halt so Flipflops, die man anziehen konnte. Und das wäre ein bisschen komisch gewesen, wenn man schwarze Füße hatte, weil die von den Schuhen gefärbt waren. Weil man hatte dann ja auch nicht unbedingt so dicke Strümpfe an mit dem Kleid. Und ich hatte tatsächlich ein Kleid an, blaues, so wie die meisten. Also meine alte Schwester, nein, mittlere Schwester, sind ja beides ältere Schwestern, aber meine mittlere Schwester hatte auch ein blaues Kleid an, meine ältere Schwester eine blaue Hose, mein Bruder eine blaue Hose, seine Freundin ein blaues Kleid, also wir waren farblich abgestimmt, eigentlich alle top abgestimmt. Ich hatte verschiedene Kleider allerdings mit, falls ne, das Wetter halt wärmer, kälter war, hatte ich andere Möglichkeiten. Eigentlich wollte ich ein ganz anderes Kleid anziehen, aber dann hätte ich eine Corsage drunter anziehen müssen und das wäre bei der Wärme absolut nicht gegangen. Aber es wäre halt noch schicker, sexier gewesen, wenn man das so sagen kann. Naja. Dann gab es halt irgendwann Essen. 3-Sterne-Essen, glaube ich, ist nicht unbedingt meins. Aber wie gesagt, die Hochzeitstorte, die war toll. Die war so mit Kirsche, Quatsch, Kirsche. Ha, Erdbeere. Erdbeere und verschiedene Schichten, so 8 Schichten Kuchenboden, dann 8, 9 Schichten Sahnecreme oder was das ist. Oben auch nochmal Erdbeere. Ich habe leider kein Foto von der ganzen Torte in voller Pracht. Ja, dann wurde halt auch getanzt und eine Fotoshow gemacht, die fand ich auch ganz toll, mit Prominenten, die gratuliert haben. Und man dachte, hä, woher kennen die die denn? Ne, also, der ist von der Autobahnpolizei, woher kennen die die denn? Und ja, aus, ne, alles nur die Liebe zählt, Kai Pflaume war dabei und hat gratuliert und hinterher habe ich dann erfahren, dass entweder der Trauzeuge oder der Bruder des Bräutigams das gemacht hat, dass die einen gar nicht kennen, sondern halt angefragt wurde zu gratulieren. Also fand ich ganz toll, die haben sich echt viel Mühe gemacht. War halt eine schöne Hochzeit, sehr emotional. Jo. Und dann ging es ja eigentlich auch schon fast wieder los. Das fand ich ein bisschen turbulenter, weil es gab einen Kreisverkehr. Ich weiß nicht genau wo, aber kurz vor Kreiburg, wenn man auch von Dachau kommt, wo man hätte durchfahren müssen. Und der war leider gesperrt zu dem Zeitpunkt. Und das hieß, oder es war halt dann ein Riesenumweg, um meine Mutter wieder abzuholen, weil die ist nicht mit im Ferienhaus geblieben, die ist bei meiner Schwester geblieben. Und ja, meine Blase hat dann zwischenzeitlich gedrückt und ich konnte nirgendwo anhalten. Und dachte schon, es kommt wieder Blasenentzündung, aber toi toi toi, die Impfung, die hat echt geholfen. Ich bin da jetzt über ein Jahr befreit. Ja. Ja, 1 Jahr und 2, 3 Monate jetzt sogar drüber. Toi toi toi. Dass es auch nicht wiederkommt. Auf jeden Fall hat es ewig gedauert und dann musste ich halt laden in der West. Gewerbegebiet West. Das heißt, das war mein zweiter Besuch. Dann habe ich halt nur schnell einmal Hallo gesagt, bin zur Toilette gerannt und dann halt nochmal richtig begrüßt. Konnte sie noch in Ruhe essen. Und dann sind wir auch bald schon wieder Heimreise angetreten, weil ich ja schon eigentlich von dem Stau und dem Umweg, weil es war auch Stau dabei, schon so K.O. war, wollte ich eigentlich nur noch nach Hause und, oder ins Bett. Ja. Ich hatte mir da ja noch mehr Notizen zugemacht. Ah, noch gar nicht gesehen. Ah ja, was ich mir merken wollte, was ich lustig fand, war den Lattenkracher. Das ist quasi eine Brezelstange, recht lang, recht dünn. Die heißt ein Lattenkracher. Und das ist auch lustig, wenn man die dann sieht. Hatten wir am 25.07. halt ein Lattenkracher und Brezen und Weißwurst zum Mittag gehabt. Und Eis essen war dann nachmittags. Mit Shopping. Ja, da hatte ich ja alles erzählt mit dem Besuch bei der Falknerei. Abends, das war sogar am ersten Tag schon abends herum, wo ich den Berg herum gelaufen bin. Und da war ich auch geocachen. Der war auch lustig. Der sah auch aus wie ein Lattenkracher, der Cache. Irgendwas mit Pilz sollte das wohl aussehen. Aber wenn man den in der Hand hatte, dann konnte man auch schon denken, der sieht aber anders aus. Ja. Ah nee, am 27. bin ich rumgelaufen. Nee, das war das mit den Kindern mitten rumlaufen. Das habe ich aber auch schon erzählt. 28.07. war die Hochzeit. Ja. Oh, Sekt Aspirol gab es im Empfang. Das ist auch nicht meins. Da bin ich mir, glaube ich, nicht so gut von. Ich musste erst mal dann gucken, dass ich Wasser kriege. Wasser zum Trinken. Ah, der Bräutigam hatte auch eine Rede gehalten. Das habe ich vergessen zu erzählen. Kaffee-Kuchen-Buffet hatte ich erzählt. Spiele gab's. Die mussten der Bräutigam und die Braut erfüllen, machen, tun. Auch ganz lustig. Reise nach Jerusalem war mit dabei. Das ging aber anders, da musste man mit Gegenständen was machen. Der Brautstrauß wurde geworfen. Ne, Tanz des Brautpaares und dann konnte jeder tanzen, bis halt die Gäste weggegangen sind. Wir waren schon recht lange da, länger als wir eigentlich dachten. Fand ich recht gut ausgehalten, dafür, dass ein langer Tag war. Ja, war eigentlich ganz schön. Ich habe mir nicht notiert, wann ich zu Hause angekommen bin, aber die Rückfahrt war wesentlich, wesentlich länger wie die Hinfahrt. Weil ich auch mehr Pausen brauchte, ganz ohne zu laden, weil ich versucht habe zu schlafen. Ich glaube, zweimal habe ich versucht zu schlafen auf Rastplätzen. Ja, die Rücktour war kurz vor Wacken, weil bei einem Rastplatz, wo ich unbedingt mal musste und wo wir gehalten haben, da dachte ich schon, oh Gott, was ist das für ein Massenanlauf mit schwarz gekleideten Menschen? Da hatte ich schon so ein bisschen Panik. Aber auf Klo, dann konnte ich lesen, was auf der Kleidung stand. Dann dachte ich, ach so, Wacken, alles klar. Da bin ich dann bei der Menschenmenge auch wieder zurückgegangen zum Auto. Ja, war mir trotzdem ein bisschen unheimlich, ich wollte da nicht stehen bleiben, weil da war ich auch mitten im Licht und wo alle Leute dran vorbeigingen, da wollte ich gar nicht schlafen, da ging es hauptsächlich einmal Toilette finden. Haben wir Pause versucht zu machen bei einem Parkplatz, der komplett leer war oder fast ganz leer, war noch ein anderes Auto da. Da hat mich mein Kind aber wahnsinnig gemacht mit da hat die Polizei wohl kontrolliert, die ist ein paar Mal rumgefahren. Ich weiß nicht, ob sie unser Auto so toll fanden oder weshalb die unbedingt da ein paar Mal längs gefahren sind. Auf jeden Fall hat ihn das so aufgeregt gemacht. Da ist die Polizei, die ist schon wieder da und nochmal da. Und oh, ich konnte nicht schlafen. Dachte ich, okay, wenn ich absolut nicht schlafen kann, fahre ich noch ein Stück weiter. Bei der zweiten Pause ging es auch nicht, weil hinter mir dann auch gesagt wurde, oh, wie unbequem, kann ich schlafen, blablabla. Die haben mich halt nicht schlafen lassen, weil die selber dann nicht schlafen konnten. Aber die haben ja am Tag schon schlafen können. Ist ja kein Wunder, dass die dann nicht unbedingt schlafen können. Naja, war ich recht genervt und dachte, oh, so weit ist es dann doch nicht mehr. Nur noch eine Stunde bis nach Bisping. Und da musste ich dann halt Ladepause machen. Da musste man länger stehen. Und dann sind die halt draußen spazieren gewesen. Die haben versucht, Toilette zu finden, aber mitten in der Nacht hat da nicht wirklich was auf. Naja, ich konnte da halt ein bisschen Nickerchen machen. Halbe Stunde, Augen zu, weg war ich, weil Auto war voll, nachdem ich wieder geguckt habe. Und dann konnten wir nach Hause fahren. Erstmal meine Mama nach Hause bringen. Und dann entspannen, das letzte Stück nach Hause und ab ins Bett. Ich habe, glaube ich, noch Guten Morgen zu meinem Mann gesagt und mehr, glaube ich, nicht so wirklich. Hunde begrüßen lassen und einfach hinlegen, wegdösen. Ich war so K.O. von dem furchtbar, furchtbar langen Tag. Aber es hätte schlimmer können mit einem normalen Auto. normalen Auto oder ein anderes E-Auto mit geringerer Reichweite wäre, glaube ich, wesentlich schlimmer gewesen. Weil an der Tankstelle stehen und laden, tanken und dann noch bezahlen müssen und nee, ich glaube, das wäre noch anstrengender gewesen, als es so schon war. Und was ich ganz vergessen habe, war auch auf dem Rückweg total lustig. Es werden ja auch viel Stau. Stau hätte ich mit einem normalen Auto auch nicht unbedingt überstanden. Das ist überhaupt nicht meins. Ein roter Tesla hatte, hatten wir bei der einen Ladesäule gehabt. Ich habe gar nicht so genau gesehen, wer da drin saß. Weil wir öfters mal andere Teslas auch gesehen hatten. Der ist aber kurz nachdem wir angekommen sind, ist der schon wieder gefahren. Und ich dachte, okay, den sieht man nie wieder. Nachdem wir los sind, war ein Stau und Tesla hat mir eine andere Route empfohlen, der ich natürlich gefolgt bin. Und dann standen wir halt nach zwei Stunden bei der Ladesäule und dann kam irgendwann der rote Tesla wieder an und sagte Jason, oh, den haben wir überholt. Das war der vorher bei uns vorher weggefahren ist. Echt? Ja, die Leute saßen drin, okay. Da habe ich mich gefreut. Ja, wir haben ein anderes Auto überholt, indem wir auf die Route gehört haben, die das Auto vorgeschlagen hat. Das fand ich schon lustig, dass selbst wir ein Auto überholen konnten, das wesentlich vor uns losgefahren ist. Und er ist eine ganze Zeit nach uns da dann angekommen ist, weil wir sind vor denen ja auch wieder losgefahren. Das fand ich schon interessant. Aber ich konnte mit denen nicht sprechen, die haben nicht meine Sprache gesprochen. Sonst wäre ich versucht gewesen zu fragen, ob die im Stau festgesessen waren. nein, hätte ich wahrscheinlich in echt gar nicht gemacht. So schadenfreudig bin ich da nicht. Beziehungsweise zu schüchtern da zu fragen. Ja. Es war halt weniger turbulent als der Urlaub mit dem Wohnmobil. Also es ist eigentlich recht langweilig gewesen, wenn da nicht so Stau beziehungsweise der Umbau gewesen wäre, wäre es echt langweilig gewesen, glaube ich. Weil der Anfang von der Rücktour bin ich ein Stück dann meiner Schwester gefolgt. Die haben uns quasi überholt, wir sind schon viel früher losgefahren. Aber ich musste erstmal gucken, wo fahre ich denn jetzt längs. Und da musste ich leider eine Strecke fahren, die echt ätzend war, die ich schon mitgefahren bin nach Mühldorf zum Eisessen. Da sind wir nämlich mit einem anderen Auto gefahren. Die ist so, so eng und bäh gewesen und bergig und ja. Aber dann hat das Navi ja auch einen neuen Weg angezeigt, den ich fahren konnte. Und da brauchte ich gar nicht mehr hinter den hinterherfahren. Das war dann auch ganz praktisch. Wir haben auch einmal eine Testfahrt gemacht. Ich wollte eigentlich schon nachfragen, ob schon welche gefragt haben, ob er ein neues Auto hat, weil Ehemann saß vorne, Ehefrau saß Beifahrer, hätte wirklich so ausgesehen, als ob das deren Auto ist, wenn da keiner auf ein Nummernschild geachtet hat. Wir haben ja SL dran stehen und nicht MÜ. Ja. War auch ein schöner Urlaub. Kann man mal wieder machen. Also ich würde da glatt wieder auch alleine hinfahren oder mit Ron mal hinfahren, mit einem kleinen Sohn, mit einem großen. Jeden würde ich nicht mitnehmen, weil manche sind halt zu anstrengend, wo man halt sich drum kümmern muss oder die schlecht im Tesla schlafen könnten. Also wir können eigentlich recht gut im Tesla schlafen, das habe ich so gemerkt, weil wir waren in Melsung bei einem Event, Geocoin-Event vom Geocaching her, und da haben wir auch im Tesla geschlafen. Das war kein Problem. Ja. Da habe ich aber gar nicht so viel zu erzählen zu Melsung, deswegen wird es da keine extra Folge geben. Es war halt wieder ein schönes Event, wo man sich austauschen konnte, wieder mehr Pins als Coins, Leute, die man auf Facebook kannte, dann in echt schon mal kennengelernt, auch einen süßen Welpen dabei, einen schnuckeligen Welpen, den man dann am Tag über auch öfters gesehen hat, auch einmal begleitet. Wir haben einen Cache gemacht, dem man in der App folgen muss. Ein Vergo nennt sich das. Und da war er mit dabei und war ganz süß, der kleine Wauzi. Ja, da konnte man auch gut frühstücken in einem Lokal. Die haben da jetzt beim Marktplatz, beim Ratshaus auch neue Toiletten. Die habe ich getestet. Also was das angeht, sowas finde ich jetzt immer ganz schnell. Auch ganz toll. Melsungen kann man auch besuchen. Melsungen, Dachau. Ja. Der Urlaub war halt recht toll. Ah, bevor ich das vergesse, ich war auch einen Tag mit Geocaching unterwegs, wo das Thema gerade ankam. Da haben wir ein paar tolle Dosen gemacht und ein bisschen durch die Gegend. Haben uns zum Essen getroffen. Liebe Grüße, ihr drei. Es war ein toller Tag. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Ich fand das auch toll. Auch einmal durch eine Röhre kriechen, auch wenn wir da keinen Fund hatten, fand ich, konnte man ein schönes Bild machen. Nasse Füße bekommen, war auch ganz toll. Bye, bye.